Vorgang. Phänomenologisches. Dieser Kosmos hat dem Menschen etwas zu bieten. Da sind zum einen die unberührbaren, stofflich-physikalischen Elementare gegeben. Die berührbaren Prozesse dieses Daseins kommen ebenfalls vor. Das stelle ich nun einfach fest. Von hierher kommend werde ich es versuchen, einen Weg zu begehen, welcher eine Brücke zu etwas Weiterem auffindbar macht. Doch ich habe jetzt gerade erst diesen Weg dorthin begonnen zu gehen. Also schaue ich mich hier jetzt erst einmal noch etwas in den mir bekannten Gefilden um. Was ich dabei sehe, das erscheint vor mir. Es ist da. Was ich dabei hören kann, das erscheint vor mir. Es würde jedoch nicht sichtbar sein. Was ich dabei fühle oder schmecke, während ich das Sichtbare sehe und das Hörbare höre, bin ich selbst. Meine Sinne sind reflexiv, nach innen wie auch nach außen sind diese das. Das Wahrgenommene hat eine Richtung, aber es hat keine einzige alleine. Ich kann die Augen bewegen, kann schauen oder erkennen. Und das gelte so für jeden anderen Sinn in ähnlicher Weise. Doch steht mein Leib in Einklang damit, was mir dank dieser Besinnung eingegeben ist. Also bewege ich meine Hände. Ich sitze da, mache etwas mit diesen. Das führe ich dabei aus. Ich habe mir es einmal gut angesehen, was ich mit den Händen getan habe, aber ich habe die Hände nicht dabei hören können. Vielmehr ist es so, dass ich diese wahrhaftig spüren kann. Es ist so, dass das mir auch etwas wert ist, weil wir so etwas an uns haben können, was es gibt. Da erkenne ich plötzlich mein Sein als ein Dasein mit Auswirkung auf mich selbst, aber auch auf meine Umgebung an. Ich erschaue mich unterdessen in meiner Form, erkenne auch die Gestalt meines Leibes dabei. Kann ich diese auch für gut anerkennen? Was benötige ich dazu, um mich als ein Mensch richtig gehend auf eine gutartige Weise zu verstehen? Jetzt habe ich da einmal für einen gewissen Moment meinen Blick ausgerichtet. Ich sehe etwas, habe es aber nicht eindrücklich angesehen. Ich erkenne es darum noch nicht wirklich, was ich da schaue. Mein Blick wandert derweil weiter über die unmittelbar von mir erfahrene Welt, aber er würde nicht ohne einen Grund dazu nach ihr greifen können und das auch gar nicht tun wollen. Es ist ja auch mein Blick und nichts anderes als das. Dieser hat solche Eigenschaften an sich, wie ich sie ihm selbst verleihe. An diese erinnere ich mich wieder beim Erschauen des Gegebenen. Zumindest denke ich mir es so, dass auch das eine Form der Erkenntnis sein kann. Noch immer setze ich diesen Weg weiter fort. Jetzt lasse ich das bereits dazu Aufgeschriebene einmal bei mir Revue passieren. Dazu lese ich es durch. Danach setze ich das Verfassen dieses Gedankenprotokolls wieder fort. Ich frage mich jetzt Folgendes. Würde das nicht auch ich sein, welcher, während er diese ganzen Worte verfasst und durchdenkt, da ist und hier in dieser Welt vorkommt? Weitere Fragen werfen sich bei mir unterdessen auf. Was also ist der Grund dieser Existenz und was bedeutet sie für einen Menschen wie mich? Einem unbenachteten Menschen gleich sehe ich die Dinge um mich herum mit staunender Miene an. Finster ist mein Blick unterdessen. Ich bin gewiss keine leuchtende Gestalt. Dunkel ist der Grund der Dinge für mich schon einmal geworden und das danach fortwährend geblieben. Es wird mir unterdessen etwas über mich selbst klar, während ich das so bedenke. Im Hintergrund meines Arbeitszimmers ertönt derweil eine Musik und erheischt kurzfristig meine Aufmerksamkeit. Das lenkt mich jetzt etwas von dieser Schwermut ab. So komme ich zu mir und bin doch einfach alleine nur da.